meine Freunde, ich bin für euch da. Das ist ein Versprechen, das ist doch klar. Nicht nur Freunde, sondern mehr als das. Meine Brüder und ich, wir stechen dich ab und sagen Schachmatt aus und vorbei. Wir schlagen dich einfach so zu Brei, ob du's glaubst oder nicht. Wir von ST Productions kennen uns schon ewig. JKB, ein Jahrzehnt ist vergangen und unsere Freundschaft ist noch nicht untergegangen. Wir sind durch die Höhen und Tiefen gelaufen und wir schenken uns den Glauben. Wir sind die perfekte Crew. Ist Gott gehört? Auch noch dazu, was ich euch damit sagen will, ist, dass ich euch niemals im Stich lass. Freunde, komm und geht. Und geht. Doch ist die Products bleibt für immer bestehen. Ich bleib bei euch, ihr bleibt bei mir. Wir sind die drei Muskeltiere. Tiere. Freunde, komm und gehen. Und geht. Doch ist die Products bleibt für immer bestehen. Ich bleib bei euch, ihr bleibt bei mir. Wir sind die drei Muskeltiere. Tiere. Ihr habt mich aufgebaut, meinen Rücken gestärkt. Manchmal dachte ich, mich überrennt ein Pferd. Solche Brüder wie mich und mich lasse ich niemals in Stich. Selbstverständlich oder nicht, kriegen uns die ganzen Neider eh nicht. Ich sage danke, dass es euch gibt, dass solche Brüder wie mich niemals aufgibt. Selbst bei der ganzen Scheiße, die wir schon hatten, waren unsere Niederschläge nur kleine Etappen. Zum großen Ziel ist es noch zu weit, doch wir haben noch eine Menge Zeit, um alles zu erreichen, was noch geht. Wissen wir, was noch so abgeht. Rauf und runter ging es schon ab. Ich halte mein Versprechen, sonst hack ich mir die Hand ab. Freunde, komm und geh. Und geh. Doch ist die Products bleibt für immer bestehen. Ich bleib bei euch, ihr bleibt bei mir. Wir sind die drei Muskeltiere. Tiere. Freunde, komm und geh. Und geh. Doch ist die Products bleibt für immer bestehen. Ich bleib bei euch, ihr bleibt bei mir. Wir sind die drei Muskeltiere. Tiere. Meine Freunde, ich möchte euch danken. Mit diesem Song zeig ich meine Gedanken. Doch ich danke nicht nur euch, sondern allen anderen. Yep, ich meine euch, Sascha, Heiko und meine Fam und allen anderen, die es auch so gibt. Ihr wisst, wie ich bin, ihr wisst, wie ich war. Jetzt rapp ich für euch. Ha, wie wunderbar, wir bleiben für immer bestehen. Yep, du hast es kapiert, so wie es bei SD Productions schon steht. Bist du derjenige, der mit der Zeit vergeht, der langsam in der Menschenmasse untergeht. Bist du ein grauer Schleier mehr nicht, der sich niemals abhebt. Brüder für immer, Brüder für ewig. SD Productions für immer und ewig. Freunde, komm und geh. Und geh. Doch SD Productions bleibt für immer bestehen. Ich bleib bei euch, ihr bleibt bei mir. Wir sind die drei Muskeltiere. Tiere. Freunde, komm und geh. Und geh. Doch SD Productions bleibt für immer bestehen. Ich bleib bei euch, ihr bleibt bei mir. Wir von SD Productions ficken auf dich hier. Yeah.